Bismillahirrahmanirrahim. Alles Gute für Allah, den Herrn der Welt, im Namen Allahs, Allerbarmes, Barmherzigen. Allah segne Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, heute machen wir inshallah weiter mit dem Iman an die Engel. Und wir haben letztes Mal die Hälfte besprochen und heute werden wir die zweite Hälfte inshallah besprechen. Zuerst einmal, wir haben über die Engel gesprochen in dem Sinne, welche Namen wir kennen. Und wir haben über Aufgaben von Engeln gesprochen. Und heute möchten wir uns zuerst einmal darüber unterhalten, was sind Engel eigentlich an sich? Was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter eine Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das sind die Engel sind lichtartige Körper, die die Fähigkeit haben, sich zu verwandeln und Gestalten anderer Menschen anzunehmen. Wie es passiert ist auch in Bezug auf Dihya al-Kalbi, radiallahu anhu, so hat ein Engel sich in seine Gestalt umgewandelt. Und sie haben immense Kräfte, und um diese Aufgaben zu bewältigen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen auferlegt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith von Aisha überliefert in Sahih Muslim, خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ, die Engel wurden aus Licht erschaffen, وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ, und die Jinn wurden aus einer unruhigen Feuerflamme erschaffen. وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ, und Adam wurde von dem erschaffen oder aus dem erschaffen, was euch bereits beschrieben wurde. Das heißt im Koran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Engel als kräftig bezeichnet und auch als streng oder hartherzig im Koran al-Karim beschrieben. Hat sie auch beschrieben, dass sie einen Körper haben. Und sie sind auch beschrieben mit der Eigenschaft der Schönheit, auf Arabisch Al-Jamal. Ja? Das ist auch eine Eigenschaft der Engel. Weitere Eigenschaften der Engel möchten wir uns jetzt anschauen, die alle im Koran al-Karim oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt worden sind, sodass wir wissen, was es bedeutet, an die Engel zu glauben. Ihr Aufenthaltsort ist im Wesentlichen der Himmel. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt ihnen mit seiner Erlaubnis manchmal die Erde zu betreten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Nahl, Vers Nummer 2, in Surat 16, Surat al-Nahl, Vers Nummer 2, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Er sendet die Engel mit dem Geist auf seinen Befehl hin herab, auf wen von seinen Dienern er will. Klammer auf, damit sie ihnen eingeben, Klammer zu, dass sie warnen sollen davor, dass es nämlich keinen Gott gibt, außer mir alleine, deswegen fürchtet mich. Das ist die Botschaft, das heißt, die sollen warnen vor die Menschen vor der Missachtung dieser Botschaft. Zweitens, die Engel werden nicht beschrieben mit einem bestimmten Geschlecht. Das heißt, man sagt nicht, dass die Engel Männer sind oder Frauen sind. Allah subhanahu wa ta'ala hat das den Kuffar übel genommen in Surat Az-Zukhruf, Vers Nummer 19. Er sagte, وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Sie haben die Engel, die Diener des Alabamas sind, zu Frauen gemacht oder zu weiblichen Wesen gemacht oder beschrieben. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ. Waren sie etwa dabei, als sie erschaffen worden sind? سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben werden und danach werden sie gefragt werden. Insofern soll jeder Mensch sich davor hüten, über Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu sagen, wovon er kein Wissen hat, denn das wird aufgeschrieben werden von diesen Engeln eben und dann wird man yawm al-qiyamah danach gefragt werden, warum man das gemacht hat. Das heißt, je weniger ein Mensch spricht, desto weniger muss er Rechenschaft ablegen am Tag der Auferstehung. Allerdings, wenn jemand Gutes spricht, soll er das Gute nicht für sich selbst behalten. Drittens, die Engel sind beschrieben im Koran als Wesen, die Allah subhanahu wa ta'ala niemals zuwider handeln. Das heißt, sie gehorchen Allah immer. Allah azza wa jal sagte in Koran al-Karim, Surat al-Tahrim, Vers Nummer 6, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. O, die ihr glaubt, schützt euch selbst und eure Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ. Auf sie, über sie sind hartherzige, strenge Engel eingesetzt worden. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Sie widersetzen sich nicht dem, was Allah ihnen angeordnet hat, und sie machen das, was ihnen angeordnet worden ist. Viertens, die Engel werden niemals ermüdet. Sie sind dabei, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen, am laufenden Band, aber trotzdem ermüden sie niemals und ihnen wird auch niemals langweilig. Sie haben niemals, auf Deutsch sagt man Umgangssprache, die Nase voll von ihrem Gottesdienst, sondern das ist ihre Art, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat. Sie dienen Allah subhanahu wa ta'ala tags und nachts über. Allah sagte, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Er sagte subhanahu wa ta'ala, ihm gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Und diejenigen, die bei ihm sind, das sind die Engel, und diejenigen, die bei ihm sind, sie sind nicht zu hochmütig, um ihm zu dienen. Und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt in der Ayah danach, يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Sie preisen ihn die Nacht durch und den Tag durch, ohne ermüdet zu werden, subhanallah. Und diese Engel, liebe Geschwister, nachdem wir sie jetzt beschrieben haben, ist die Frage, was für einen Nutzen haben wir vom Iman an die Engel? Ist der Iman an die Engel einfach ein Glaube, man glaubt, dass es sie gibt und damit hat es sich, oder gibt es bestimmte Konsequenzen für einen gläubigen Menschen, der sich aus dem Iman an die Engel ergibt? Und zweifellos ist die zweite Antwort die richtige. Und dazu schauen wir uns an. Erstens einmal die Tatsache, oder wenn man weiß, wer die Engel sind und wenn man ihre immensen Kräfte kennt und wenn man ihre Aufgaben kennt, die sie bewältigen, dann weist dies auf die vollkommene Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala hin und auf sein Reich. Denn er hat sie erschaffen und derjenige, der gewaltige Geschöpfe gemacht hat, muss gewaltiger sein und mächtiger sein als die Macht, die er bestimmten Geschöpfen verliehen hat. Deswegen weist, wie wir gesagt haben, die Macht eines Geschöpfes und das Wissen eines Geschöpfes auf die Macht Allah subhanahu wa ta'ala und sein Wissen hin. Ebenso, liebe Geschwister, zweitens, daraus ergibt sich, dass man Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegenüber dankbar ist. Warum? Weil er sich um seine Geschöpfe kümmert. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht die Menschen einfach erschaffen und lässt sie dann im Stich, sondern er hat sie erschaffen und kümmert sich um sie und versorgt sie und hat sogar Geschöpfe erschaffen, die diese Aufgaben bewältigen und diese Aufgaben durchführen. Das heißt, er hat Engel erschaffen, die uns beschützen. Er hat Engel erschaffen, die für uns unsere rechtschaffenen Taten aufschreiben. Er hat Engel erschaffen, die für uns nützliche Angelegenheiten erlegen, wie zum Beispiel den Regen und so weiter und so fort. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Al-Quran al-Karim, in Surat al-Ra'd, im Vers Nummer 11, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ. Er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl hin schützen. Und wie es in Tafsir dazu heißt, jeder Mensch, liebe Geschwister, wie Ibn Kathir rahimahullah ta'ala gesagt hat, jeder Mensch hat bei sich vier Engel. Der eine, der die Taten aufschreibt, die guten, und der andere, der die schlechten aufschreibt. Und dann hat man noch weitere Engel, einen vor sich und einen hinter sich, der einen beschützt vor üblen Sachen, egal was es ist, die schützen einen und sobald Allahs Bestimmung eintreffen soll auf einen Menschen, entweichen sie, damit die Bestimmung einen treffen kann, subhanallah. Das ist wie gesagt eine Art, wie wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ihm dankbar sein können. Ebenso, drittens, nicht nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns durch diese Engel beschützt, sondern auch, wie gesagt, sie schreiben unsere Taten auf, damit du yawm al-qiyamah nicht selbst die Beweise bringen brauchst, sondern du hast dann Zeugen, die das aufgeschrieben haben. Stellt euch vor, Allah subhanahu wa ta'ala hätte uns auferlegt, dass wir für das Aufschreiben unserer guten Taten selbst sorgen müssten. Wer könnte diese Sache bewältigen? Und wie vieles von unseren guten Taten würde dadurch verloren gehen? Allah sagt in Surah Al-Infitar, Vers Nummer 11, Kiraman Katibin, Edle, die alles aufschreiben. So hat er die Engel beschrieben. Viertens, aus dem Glauben an die Engel ergibt sich die Zuneigung, die Liebe, die wir ihnen gegenüber empfinden. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sie recht geleitet hat. Und der gläubige Mensch mag natürlicherweise diejenigen Menschen, die ebenfalls recht geleitet sind. Dahin kommt auch noch dann hinzu, dass die Engel die gläubigen Menschen unterstützen, wie wir gleich sehen werden, aus manchen Ayat. Das heißt, die Engel, sie beschützen die gläubigen Menschen und sie verhelfen ihnen ebenfalls zum Sieg. Sie unterstützen sie und sie bitten für sie auch um Vergebung für die gläubigen Menschen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Jeden Tag steigen am Morgen zwei Engel hinab und sie sagen: O Allah," der eine von beiden sagt: "O Allah, gib demjenigen, der ausgibt, einen Ersatz." Und der andere Engel sagt: "O Allah, gib demjenigen, der zurückhält, Verderben." Insofern machen sie Dua für diejenigen Menschen, die für Allah subhanahu wa ta'ala ausgeben. Es gibt also viele Gründe, wofür wir, oder wenn wir gerade über die Liebe zu den Engeln gesprochen haben, es gibt verschiedene Gründe, warum die Liebe zu den Engeln eine Eigenschaft eines gläubigen Menschen ist. Erstens einmal, er liebt diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala dienen und ihm nach seinem Wohlgefallen streben. Und das ist zweifellos in Surat al-Tahrim, Vers Nummer 6, wie wir vorhin bereits erwähnt haben. Zweitens, weil sie für uns um Vergebung bitten, für unsere Sünden. Allah Azza wa Jal sagte in Surat Ghafir, im Vers Nummer 7, Surah 40, Vers 7, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Diejenigen, die den Thron tragen und die umherum sind, das heißt die Engel, sie preisen ihren Herrn mit seinem ihm zustehenden Lob, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, und sie glauben an ihn, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, und sie bitten um Verzeihung für die gläubigen Menschen. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. O unser Herr, deine Barmherzigkeit und dein Wissen umfasst alles, oder unser Herr, du umfasst alles mit deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا, so vergib denjenigen, die sich dir treuig zuwenden, وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكْ, und diejenigen, die auf deinem Weg gehen, وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, und schütze sie vor dem Höllenbrand. Insofern, liebe Geschwister, der gläubige Mensch, er hat es gut, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat Geschöpfe gemacht, die für ihn tagtäglich um Verzeihung bitten, und das ist nur für die gläubigen Menschen. Ebenso, liebe Geschwister, die Engel, was sich aus dem Glauben an die Engel gibt, ist die Schamhaftigkeit oder die Scham, die man ihnen gegenüber empfinden soll. Denn die Engel sind immer mit einem dabei. Und deswegen soll man sich nicht nur vor Allah subhanahu wa ta'ala schämen, sondern auch vor der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, damit man nicht etwas tut, was Allah azza wa jal nicht mag. Und es gibt eine Überlieferung, die umstritten ist, die ich aber euch nicht vorenthalten möchte, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben soll: إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّي فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ. Das heißt, wehe euch vor dem Ausziehen, denn mit euch sind Wesen, die euch nur verlassen, während ihr eure Notdurft verrichtet und wenn jemand zu seiner Ehefrau begibt. Deswegen schämt euch vor ihnen und behandelt sie gut. Aber diese Überlieferung, Al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte gharib, und auch Al-Albani rahimahullah ta'ala sagte, ist da'if. Und das ist vielleicht der Grund, warum manche Leute denken, dass die Engel einen verlassen. Aber wir wissen, dass die Engel, die Taten aufschreiben, die verlassen einen niemals. Weder wenn man ins Bad geht, noch wenn man woanders hingeht. Denn sie schreiben mir die guten, schlechten Taten auf. Und Allah sagte außerdem im Koran al-Karim, in Surat Qaf, Vers Nummer 18, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Und wie es im Tafsir von Al-Jalalain heißt, bedeutet es, dass es jeweils zwei sind. Das heißt, man hat jeweils zwei Beobachter, die bereit sind, das heißt die Taten aufzuschreiben. Egal welches Wort man sagt, ob man das sagt, im Bad oder anderswo, Wallahu ta'ala a'lam. Es sei denn natürlich, der Hadith wäre authentisch, dann würde es bedeuten, dass das eine Ausnahme wäre. Ebenso, liebe Geschwister, die Engel, warum lieben wir sie? Weil sie Amin sagen, wenn man selbst ein Bittgebet spricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet uns, und dieser Hadith ist von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert worden. Er sagte, إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam gesagt hat, غير المغضوب عليهم ولا الضالين, dann spricht Amin, denn derjenige, dessen Aussage mit der Aussage der Engel übereinstimmt, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Ebenso lieben wir die Engel, weil sie Sitzungen, in denen Allahs Name gedacht wird, solche Sitzungen, in denen wir uns auch inshallah jetzt gerade befinden, das sind Sitzungen, in denen die Engel anwesend sind. Und sie umgeben diejenigen, die sich in dieser Sitzung befinden, mit ihren Flügeln bis zum untersten Himmel. Und sie loben diejenigen, die Allahs gedenken bei ihrem Herrn, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala über sie selbst am besten Bescheid weiß. Fünftens, oder es sind schon mehr als fünf, inshallah, es gibt ein weiterer Grund, warum wir die Engel lieben, weil sie Dua machen für die gläubigen Menschen und ganz besonders für die Ulama, für die Gelehrten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte erstmal im Koran in Bezug auf die Gläubigen allgemein, هُوَ الَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Er ist es, der, also Allah subhanahu wa ta'ala ist es, der euch erbarmt und, oder wortwörtlich übersetzt, er ist es, der Salah macht für euch und ebenfalls die Engel. Und wir haben gesagt, die Engel, die Salah machen, das bedeutet, sie bitten für einen um Vergebung, sie machen Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala und bitten für uns um Vergebung. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, damit er euch von den Finsternissen zum Licht hinausführt. Und das ist in Bezug auf alle gläubigen Menschen, Alhamdulillah. Aber besonders die Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie bewahren und sie ihnen barmherzig sein. Über die sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deswegen sollen wir mit den Ulama besonders gut umgehen und sie respektieren. Warum? Weil der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich, Allah, seine Engel, die Bewohner der Himmel und die Bewohner der Erden, ja sogar die Ameise in ihrem Versteck und auch die Fische, sie alle beten für denjenigen Menschen, der anderen etwas Gutes beibringt. Und subhanallah, das ist also nicht nur der Alim unbedingt, der jetzt viel weiß, sondern jeder Mensch, der anderen Menschen etwas Gutes beibringt. Und natürlich ist das Beste, was man den Leuten beibringt, die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagte, Hasan und Gharib und Sahih. Ebenfalls mögen wir die Engel aufgrund ihrer Unterwürfigkeit. Das heißt, sie sind keine überheblichen Wesen. Und jeder Mensch mag ein Geschöpf, das nicht überheblich ist. Keiner mag überhebliche Menschen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt die Engel wie folgt. Und das ist jetzt ein schöner Hadith, nicht nur für diejenigen, die also das Wissen oder den Leuten Sinnvolles beibringen, sondern auch die Leute, die etwas Sinnvolles hören, das heißt Menschen, die irgendwo hingehen, um etwas über die Religion Allahs zu erfahren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über sie, إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Sinngemäß übersetzt bedeutet es der Hadith, wahrlich, die Engel legen ihre Flügel ab, oder machen ihre Flügel, legen sie auf den Boden, aus Zufriedenheit gegenüber demjenigen, der nach Wissen strebt. Talib al-Ilm. Das heißt, eine Art Unterwürfigkeit. Man senkt seine Flügel, um zu zeigen, dass man demütig ist. Und sie zeigen sich demütig beziehungsweise das Gegenteil von überheblich für diejenigen Menschen, die nach Wissen streben in der Religion Allahs subhanahu wa ta'ala. Ebenso, die Gläubigen, die Engel lieben wir deswegen, weil sie für die gläubigen Menschen die Frohbotschaften übersenden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith in Sahih Muslim, überliefert von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. Ein Mann hat einmal einen Bruder von ihm in einer anderen Stadt besucht. فأرصد الله له على مدرجته ملكا. Allah subhanahu wa ta'ala hat dann auf dem Weg, an dem der Mann gelaufen ist, einen Engel gesetzt, der ihn beobachten sollte und auf ihn warten sollte, bis er dort vorbeikommt. فلما أتى عليه قال أين تريد. Als der Mann dann vorbeikam bei dem Engel, fragte der Engel den Mann, wohin gehst du, wo möchtest du hingehen? Er sagte, ich möchte zu einem Bruder von mir in dieser Stadt gehen. Das heißt sinngemäß, gibt es irgendetwas Gutes, was dieser Bruder dir getan hat, weswegen du ihn besuchen möchtest? Das heißt, möchtest du ihm das Gute irgendwie heimzahlen mit Gutem? Daraufhin sagte er, la, ghayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Er sagte, nein, er hat mir nichts irgendwas Besonderes getan, sodass ich ihn deswegen besuchen möchte. Sondern es ist nur so, dass ich ihn für Allah azza wa jal liebe, sonst gar nichts. Daraufhin sagte der Prophet, sagte der Engel, in fa inni rasulullahi ilayka, بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ. Daraufhin sagte der Engel zu diesem Mann, hör zu, ich bin der Gesandte Allahs zu dir, um dir mitzuteilen, dass Allah dich so liebt, wie du diesen Bruder für Allah geliebt hast. Und das ist die Geschwisterliebe unter den gläubigen Menschen. Sie führt dazu, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen ebenfalls liebt. Walhamdulillah. Ebenso unterstützen die Engel die gläubigen Menschen, indem sie ihre Herzen festigen. Wir lesen das im Koran, in Surat Al-Anfal. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Allah sagt in Surat Al-Anfal, in Vers Nummer 12, als dein Herr den Engeln eingab, dass ich mit euch bin, und deswegen festigt die gläubigen Menschen. So festigt die gläubigen Menschen. Das ist herabgesandt worden in Bezug auf die Schlacht von Badr. Surat Al-Anfal, weil die ganze Surat Al-Anfal geht über die Schlacht von Badr. Ebenso, liebe Geschwister, die gläubigen Menschen, die guten gläubigen Menschen, werden geliebt von den Engeln. Was ebenfalls auch ein Grund ist für uns, sie zu lieben. Und zwar mögen sie und sie empfangen und sie heißen die gläubigen guten Menschen herzlich willkommen, wenn sie ihre Seelen abberufen. Das heißt, wenn der Todesengel kommt und die Seele des gläubigen Menschen nimmt, daraufhin kommen Engel zu ihm und sie verkünden ihm frohe Botschaft und sie heißen ihn herzlich willkommen in der Gegend, wo er eigentlich hingehört. Das war das Leben nach diesem Leben. Und zwar sagte Allah Azza wa Jal in Surat An-Nahl, in Vers 32, die الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Diejenigen, die von den Engeln abgerufen werden, oder anders übersetzt, diejenigen, die die Engel abberufen, während sie, das heißt die Menschen, gute Menschen gewesen sind, sie sagen, Salamun alaikum, Friede sei auf euch. Udkhulul Jannah bima kuntum ta'malun. Betretet den Paradiesgarten für das, was ihr zu tun pflegtet. Und die vorletzte Sache, liebe Geschwister, für heute, ist, dass die Engel die gläubigen Menschen sogar im Paradies erwarten werden. Und sie beglückwünschen sie. Und sie empfangen sie so, wie eine Person eine andere Person liebt. Eine Person, wenn du eine Person liebst, so wie du sie empfängst, so ebenfalls werden die Engel dich empfangen und sie werden dich begrüßen und sie werden von jeder Tür zu dir hineinkommen in dein Schloss, um dir den Friedensgruß zu übermitteln. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Quran al-Karim, in Surat al-Ra'd, in Vers 23 und 24, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Die Gärten Edens werden sie betreten, und auch diejenigen, die rechtschaffen waren von ihren Vätern und von ihren Gattinnen und von ihrer Nachkommenschaft, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Und die Engel werden zu ihnen hineintreten durch jede Tür. Salamun alaikum bima sabartum. Friede sei auf euch aufgrund dessen, dass ihr Geduld gehabt hattet. Fani'm uqbatta. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt vieles über die Engel im Koran Karim, das das gläubige Herz erfreut. Ebenso, die letzte Angelegenheit inshallah, ist genauso wie die Engel ebenfalls, sie flüstern den Menschen Gutes ein. Der Satan flüstert den Menschen Schlechtes ein. Und umgekehrt, die Engel flüstern dem Herz des gläubigen Menschen Gutes ein. Und das ist überliefert worden, auch in Sunan al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, oder al-Jami' al-Tirmidhi, Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alayhi wa sallam gesagt hat, إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِبْنِ آدَمْ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً. Er sagte, sinngemäß übersetzt, genauso wie der Shaitan den Menschen befällt oder ihm einflüstert, ebenfalls befällt oder flüstert der Engel den Menschen ebenfalls etwas ein. فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ. Er sagt, was die Einflüsterung des Satans angeht, so geht es darum, dass er ihnen Schlechtes verspricht und sie dazu bringen will, die Wahrheit zu leugnen. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ. Und was die Einflüsterung des Engels angeht, so verspricht er ihnen Gutes und er will sie dazu bringen, die Wahrheit zu akzeptieren, an die Wahrheit zu glauben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ. Wer so etwas vorfindet, das heißt, das, was die Engel einem machen, so soll er wissen, dass dies von Allah kommt. فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ. Und deswegen soll er Allah loben, Alhamdulillah sagen. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى. Und wer das andere vorfindet, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Der soll Zuflucht suchen bei Allah vor dem verfluchten Satan. Hieraufhin las der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam die Ayat, die folgenden Ayat aus Surah Al-Baqarah, im Hadith hat thumma qara'a, As-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu wasi'un alim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam las dann die folgende Ayat als Bestätigung dessen, und das ist sozusagen der Hadith wie ein Tafsir zu dieser Ayat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah sagt im Koran, in Surah Al-Baqarah, in Vers 268, der Shaitan, der Satan, verspricht euch Armut und er fordert euch zu Abscheulichkeiten auf. Allah hingegen verspricht euch Vergebung von ihm aus und Huld, und Allah ist allumfassend und allwissend. At-Tirmidhi rahimahullah ta'ala sagt, dieser Hadith al-Hassan und Gharib, und Imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, er sagte auch zunächst einmal, dass er da'if ist. Später sagte er, dass dieser Hadith sahih ist, wie in Sahih Mawarid al-Dham'an. Hieraus ergibt sich, liebe Geschwister, dass dieser Iman an die Engel kein theoretischer Glaube ist. Man glaubt, dass es die Engel gibt und dass sie so sind und so sind und so sind und so sind, die beschriebenen Eigenschaften, die wir erwähnt haben, sondern der wahre Iman an die Engel, daraus ergibt sich, liebe Geschwister, dass man ihnen nachahmt, dass man versucht, so zu sein wie sie, dass man sie uns gegenseitig zum Guten helfen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu wahrhaftig gläubigen Menschen an die Engel machen und die Engel so beschreiben, wie Allah sie im Koran erwähnt hat. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.